Lektion 10 Übung 11 Liebe Frau Brenner, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, jetzt ist unser Kurs zu Ende. 2 Monate lang sind wir 2-mal pro Woche nach Feierabend hier 2 Doppelstunden zusammengekommen. Wisst ihr noch, wie es damals war? 40 mal 45 Minuten, das ist viel Zeit. Aber jetzt, am Kursende, fragen wir uns, ist die Zeit schon zu Ende? Wir haben doch gerade erst angefangen. Vor 2 Monaten haben wir alle schon etwas Deutsch gesprochen. Jetzt können wir ziemlich viel. Nächste Woche machen wir unsere Prüfung Start 1. Aber das ist kein Problem für uns, oder? Nein, nein, kein Problem. Das schaffen wir. Richtig. Das glaube ich auch. Wir haben ja geübt. In Partnerarbeit fragen Sie andere Kursteilnehmer. Notieren Sie die Antworten. Berichten Sie. Diskutieren Sie. Also, ich probiere es jeden Tag in der Firma und tatsächlich, es klappt. Es funktioniert. Wir haben bei Frau Brenner wirklich Deutsch gelernt. Frau Brenner, dafür danken wir Ihnen. Sie haben einen tollen Kurs gemacht. Super! Und noch etwas. Wir haben nicht nur Nominativ, Akkusativ, Dativ, begrüßen, befragen, besprechen, bedanken und berichten gelernt. Wir haben auch neue Freunde gefunden. Na klar, ihr seid alle nette Leute. Ich habe gehört, es gibt vielleicht sogar eine Hochzeit. Wie in Lektion 7. Tanja und Sigmund aus der Radlergruppe. Wisst ihr noch? Oh ja. Hört, hört. Trinken wir also auf den schönen Kurs, auf die Gesundheit von Frau Brenner, auf unsere Freundschaft und aufs Wiedersehen. Zum Wohl. Prost. Auf dein Wohl. Auf dein Wohl. Prost. Und auf unsere Prüfung. Natürlich, auf unsere Prüfung. Viel Glück. Ja, viel Glück. Zum Wohl.